Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt ich als alle Liebesworte. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber alle Liebe Worte, Strose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Heine. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingend hauchen, ein Lied von der Liebsten ein. Das Lied soll schauen und beben wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir einst gegeben. Spiegelt sich in den Wellen. steht ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt. In meines Lebens Bildnis hat's freundlich hineingestrahlt. Es schweben das Herz auch bricht, hab ich verlorenes Lieb, hab ich verlorenes Lieb, ich prahle nicht, ich prahle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in eines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich prahle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume. Ich sah die Schlange, die in ihrem Herzen fließ. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht. Und wüsstens die Blume, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz. Sie würden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wüsstens die Nachtigallen, wie so traurig und krank. Sie ließen fröhlich erschallen, sprechen Trost mir ein. Sie alle können es nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen, zerrissen mir das Herz. Flöten und Geigen, Trompeten schmettern da rein, Trompeten schmettern da rein. Da tanzt du den Hochzeitreigen, die Herzen am liebsten ein, die Herzen am liebsten ein. Tanzt Das ist ein Klingen und Dröhnen, das ist ein Klingen und Dröhnen, ein Pauken und ein Schallwein. Dazwischen schluchzen und stöhnen, dazwischen schluchzen und stöhnen, die lieblichen Engelein. Das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang. So will mir die Brust zerspringen von wildem Schmerz und Drang. Es treibt mich ein dunkles Sinnen hin. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Traum geweinet. Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweint. Mir träumt, du verließest mich. Ich wachte auf und ich weinte noch lang. Allnächtlich im Traume seh ich dich und sehe dich freundlich, freundlich grüßen. Und laut auf eine stürz ich mich zu deinen süßen Füßen. Du siehst mich an, das blonde Köpfchen, aus deinen Augen schleichen wich die Perlentröpfchen. Du sagst mir heimlich ein leises Wort und gibst mir den Strauß von Zypressen. Ich wache auf und der Strauß ist fort und das Wort hab ich vergessen. Aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand. Singt es und da klingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im golden Abendlicht und lieblich duftet glühen mit bräutlichem Gesicht. Und grüne Bäume singen und alte Melodien, die Lüfte heimlich klingen und Vögel schwinden rein. Luftgetreigen im wunderlichen Chor und blaue Funken brennen an jedem Blatt und Reis und rote Lichter rennen im irren, wirren Kreis und laute Quellen brechen aus wildem Armenstein und seltsam in den Märchen statt Worte Widerschein. Ach, könnt ich doch und dort mein Herz erfreun. Und aller Qual entnommen und frei und selig sein. Ach, jenes Land der Wonne, das ich oft im Traum, doch kommt die Morgensonne, zerfließt wie alte Schaum, zerfließt wie alte Schaum. Die alten bösen Lieder, die Träume bös und arg, die lasst uns jetzt begraben, holt einen großen Sarg. Hinein leg ich gar manches, doch sag ich noch nicht was. Totenbare und Bretter fest und dick. Auch muss sie sein noch länger als wie zumeinst die Blöd. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein als wie der starke Bischof im Dom zu Köln am Rhein. Die sollen den Sarg vortragen und senken ins Meer hinab. Denn solchem großen Sarg